in all of fairness, der Blitze, der mit dem Welt brandet und hofft. Die Unsterblichkeit im Keim erdrückt. Einen kühnen Aufstieg zum großweiligen Prahler machen, indem man ihn um sein Ende verkürzt. Die Züge des Geschicks. Die Menschen verflochen mich, aber ihr Fluch achtet nicht an meiner Seele. Sie rührt ihre Schwingen und schüttelt ihn ab wie ein Nichts.